hab vor deiner Tür gelegen, hört euch seufzen, hört euch schreien. Und nach dem Gewitterregen, warum schliefst du wieder ein? Drei Rosen auf dem Zweig im Garten sollen blutig blühen auf deiner Stirn. Buhlen bringt's nicht mehr, das Warten, das vergiftet mir das Hirn. Doch der Sommer fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Zur Umarmung mit dem Gestern klingen meine Lieder klug. Doch du und deine weißen Schwestern folgen diesem Schwanenzug. Und die Illusion der Lerchen nahe der Sonne überm Feld, soll ich sie entlarven? Märchen sagst, du brauchst diese kaputte Welt. Doch der Sommer fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Ach, die Märchen, ach, die Rosen, die das Morgenrot verstreut. Euer Küssen, euer Kosen hat doch auch bloß seine Zeit. Klatschmohn in dem satten Weizen überlebt den Schnitt er nit. Und vorbei das Liebesreizen, wenn die Schnee ganz wieder zieht. Der Sommer fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Yam da din da di di da di di na ni ni ni na na dum. Yam da di di di da di dum la na na di da hum. Yam da di da da dum ta ta da da din. Zähl die Stunden, die der Kuckucksruf euch stahl, und verbinde meine Wunden, wacht auf das Hornsignal. Wenn in den Oktober stürmen, denk an euren Sommer ich, wird der Hass sich in mir türmen oder weine ich um dich? Doch der Sommer fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Fährt dahin.